www.rudi.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Rudi. Rudi ist 33. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen, Domian. Rudi, um was geht's bei dir? Ich habe heute erfahren, dass ein sehr guter Freund von mir zum Mörder geworden ist. Oh. Das erzähl mal. Der ist vor circa 10 Jahren ist der nach London ausgewandert. Ja. Hat dann Karriere gemacht in der Gastronomie. Ja. Und auf einmal ruft mich heute ein anderer guter Freund an und sagt einfach, er ist zum Mörder geworden. Du hast aber in diesen 10 Jahren keinen großen Kontakt mit dem gehabt? Das letzte Mal eben 2006. Ja. Da ist es ihm passiert auch, dass er gemordet hat. Ach, 2006 schon? Ja. Und da hattest du Kontakt mit ihm? Nein, nicht wo er gemordet hat, einfach auf einmal das letzte Mal eben 2006. Da hattest du Kontakt mit ihm? Da hatte ich noch Kontakt und auf einmal ist der Kontakt spontan abgebrochen. Ach so, und seitdem nichts mehr gehört und heute erfahren, dass er im Jahre 2006 einen Menschen ermordet hat. Richtig, ja. Was ist genau passiert? Weißt du die Umstände? Ich weiß, dass er seine Frau mit einer Bratpfanne erschlagen hat. Mein Gott. Ich habe es dann einfach nicht glauben wollen. Und dann haben wir da echt im Internet recherchiert gehabt und sind eben drauf gekommen, dass er das ist. Und das hat mich schon sehr geschockt. Weil wer hat dir das denn heute gesagt? Ein sehr guter Freund von uns beiden, oder von uns beiden eigentlich. Er hat zu mir gemeint gehabt, dass er das mal gelesen hat. Ja. Und hat eben nur den Vornamen und den Nachnamen mit Kürzel gesehen. Mhm. Und dann habt ihr recherchiert und geforscht. Ja, und in England ist es eben sehr groß an die Presse gehangen. Hm. Und das hat mich schon sehr geschockt heute. Er hat seine Frau mit einer Bratpfanne erschlagen. Richtig, ja. Kanntest du die Frau auch? Die Frau kannte ich auch, ja. Und die Frau ist echt tipptopp in Ordnung gewesen, hat so viel zurückgestellt wegen ihm, dass er Karriere machen kann. Wie war denn damals... Bis er dann weggegangen ist vor 10 Jahren, wie war denn euer Kontakt zueinander, miteinander? Eigentlich sehr gut. Wir hatten eigentlich mindestens einmal in der Woche telefoniert oder haben regelmäßig E-Mail-Kontakt gehabt, auch trotz seiner langen Arbeitszeiten. Mhm. Und es war schon... Aber hast du dich dann nicht gewundert, dass dann 2006 plötzlich nichts mehr kam? Doch schon, aber ich habe eben gemeint gehabt, weil er immer schon mit den Gedanken gespielt hat und hat uns immer gesagt gehabt, dass er irgendwie nach Südafrika gehen möchte zu seiner Frau und da sein eigenes Restaurant aufmachen. Gut, aber das würde man unter Freunden ja nur auch bekannt geben. Ja, er hat es ja auch vorgehabt und er hat es ja auch preisgegeben, dass er nach Südafrika geht. Achso, ihr dachtet dann, ihr wäre schon weg, aber dann nach Südafrika kann man ja auch mailen oder telefonieren. Eigentlich schon, ja. Die Zeit zwischen 2000 und 2006, als es passiert war, wie war denn da euer Kontakt? Überhaupt nicht. Der war auf einmal, haben wir nichts mehr gehört bei ihm, wir haben ihn versucht, da über Handy zu erreichen. Nein. Bevor er den Mord begangen hat. Sehr gut. Auch als er da in London war. Richtig, ja. Immer, ja, einmal in der Woche mindestens telefoniert. Verstehe. Oder regelmäßig in den E-Mail-Kontakt gehabt. Und als er in Deutschland noch war, habt ihr euch da oft gesehen? Wir haben zusammen gearbeitet. Ach so. Also schon ein guter Bekannter oder ein Freund. Ja, ist dann ein Freund geworden dann eben auch. Mhm. Hatten die Kinder, weißt du das? Nein, die hatten keine Kinder, Gott sei Dank. Mhm. Wie lange insgesamt kennst du ihn, kanntest du ihn? Seit 1999. Ja. Und weil ich war Lehrling von ihm und dann ist er wieder weg oder sowas, aber wir haben uns eigentlich immer wieder getroffen oder sowas, wir haben mir geholfen, alles. Aber dann habt ihr ja in Deutschland nicht so viel Kontakt miteinander gehabt, wenn ihr 1999 schon wenn ihr euch da erst kennengelernt habt. Da war ja nicht mehr viel, er ist ja vor 10 Jahren schon nach London gegangen. Ja, aber wir haben trotzdem noch Kontakt gehabt. Ich bin regelmäßig da hingeflogen, haben Besuch gehabt. Und Ja. Wie ist das jetzt für dich, wenn du erfährst, dass da ein Mensch, mit dem du eigentlich ganz gut kanntest oder meintest zu kennen, so eine furchtbare Tat zu verantworten hat? Ich sag, das ist krass, einfach nur. Weil ich hätte echt die Hand ins Feuer gelegt, dass er sowas nie machen würde. Mhm. Und er war ja auch in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert und was nicht alles. Ach, das auch noch. Das war, ich hätte es nicht geglaubt von ihm. Weißt du, habt ihr rausbekommen, zu was er verurteilt wurde? Ja, zu 20 Jahren eben. Und ich weiß nicht, was ich möchte am liebsten da jetzt eigentlich helfen, wenn er irgendwas braucht oder sowas. Du willst ihm helfen? Nein, so einfach mal ein Gespräch führen mit ihm. Einfach. Ja, dann schreib ihm mal. Dann krieg doch mal raus, wo er in welchem Gefängnis sitzt. Ja, das. Ich hoffe, dass die in London so kooperativ sind und das rausrücken. Mhm. Weißt du eigentlich etwas Näheres? Du weißt, dass er die Frau mit der Bratpfanne erschlagen hat. Hat er sich dann direkt gestellt? Nein, oder? Eben nicht. Der ist eben dann nach Malta geflüchtet. Ach so. Und das ist ihm jetzt erst, der hat die ja 3 Jahre versteckt gehabt in der Tiefkühltruhe. Ach du lieber Gott. Und ist dann eben mit seiner Freundin getürmt nach Malta. Der hat die erschlagene Frau in der Tiefkühltruhe versteckt. Ja, und hat es eben den Eltern verleugnet, weil die haben immer gefragt gehabt, wo ist meine Tochter? Mhm. Und dann hat er aber eine riesen Trauerfeier inszeniert oder sowas, und aber mit einer ganz anderen Asche oder sowas, was überhaupt keine Menschenasche ist oder sowas, weil es wurde behauptet, dass er angeblich an Gehirnaneurysma oder so gestorben ist und dass man da keine Obduktion in England macht. Also er hat ja aber ein riesen Gebäude rumgebaut, ja. Lügengebäude gebaut. Richtig, ja. Und wie ist das Ganze dann aufgeflogen? Er hat sich dann irgendwie angeblich gestellt, aber ich glaub's nicht. Er ist eben aus Malta zurückgekommen. Mhm. Und er wollte das Haus irgendwie vermieten, wo sie gewohnt haben. Und dann haben irgendwie, wollte die Tiefkühltruhe entsorgen. Mhm. Und dann haben die sich aber beschwert, dass die Tiefkühltruhe zu schwer wäre. Mhm. Und dann haben sie eben, da sind sie hellhörig geworden, haben eben reingeschaut und haben gesehen gehabt, dass da eine Frau drin ist. Mein Gott, mein Gott. Wann ist er verurteilt worden? Weißt du das, in welchem Jahr? Ja, dieses Jahr eben. Dieses Jahr? Eben vor 2 Wochen ungefähr. Also der Mord ist vermutlich dann 2006 passiert. Richtig. Er ist geflohen und jetzt ist er verurteilt worden. Richtig. Ja. Aber sag mal, wenn jemand sowas Schlimmes gemacht hat, da hat man doch nur Widerwille und Abscheu. Warum willst du überhaupt mit dem Kontakt haben? Wie soll ich sagen, weil ich denke, nicht nur als guter Freund, sondern auch als Seelsorger, weil ich habe so eine Seelsorger-Ausbildung mitgemacht jetzt. Mhm. Und vielleicht, dass er da irgendwie einen Gesprächspartner sucht oder sowas. Aber ich würde bestimmt nicht als guter Freund zu ihm hingehen. Mhm. Auch wenn er es am Anfang so auffasst, dass ein guter Freund für ihn da ist. Aber ich würde ihn dann schon mehr als Seelsorger betreuen, aber nicht als guten Freund. Also ich muss ja sagen, ich hätte, glaube ich, eine ganz große Hemmschwelle. Die habe ich ja ganz genauso. Und würde sehr mit mir ringen, dass ich denken würde, was soll das? Was hat der für ein Leid angerichtet? Und da scheint ja so eine wahnsinnige kriminelle Energie zu sein, wenn er das alles so inszeniert hat. Was will ich mit dem Typ? Ja, eigentlich schon, ja. Da hat er auch wieder recht. Was treibt dich denn da an? Weil ich möchte gerne in den Menschen reinschauen, was er sich dabei gedacht hat. Auch. Ist es persönliche Neugierde deinerseits? Zum Teil ja. Mhm. Aber wie soll ich sagen, aber ich vielleicht war das auch ein Hilfeschrei von Ihnen, vielleicht war da eben was anderes noch. Naja, das ist aber jetzt sehr, sehr wohlwollend ausgelegt, ein Hilfeschrei von ihm, in dem man seine Frau mit der Bratpfanne erschlägt. Also was macht man normalerweise nicht? Das wäre kein Hilfeschrei für mich, sondern nur noch Wahnsinn. Es ist der pure Wahnsinn. Deswegen habe ich ja auch noch Angst, da in London irgendwie das ausfindig zu machen. Also das ist jetzt wirklich eine Gewissensentscheidung. Da würden wahrscheinlich fast jeder von uns, unseren Zuschauern und Zuhörern, anders entscheiden. Will man da Kontakt haben? Will man nicht Kontakt haben? Soll man das machen? Soll man das nicht machen? Soll man diesem Menschen noch irgendwie seelsorgerisch eine Chance geben? Soll man das nicht machen? Soll man ihn nur verachten? Oder soll man selbst einem Menschen, der so etwas zu verantworten hat, soll man auf den zugehen? Das ist eine absolute Gewissensentscheidung. Ich glaube, da kann kein Mensch dir einen Rat geben. Das musst du für dich allein entscheiden. Ja. Du kannst ja da auch noch ein bisschen Zeit, ich würde auch noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Du hast es dem gerade erst erfahren. Ich mag ihn jetzt erstmal schon ein bisschen schmoren lassen, auch dass er selber Gedanken sich macht, was er eigentlich für einen Blödsinn angerichtet hat. Ja. Beim Gefängnis hat man eben die Zeit dazu. Mhm. Ja. Du bist ja erst noch ganz eingenommen, weil die Informationen erst so ein frisches für dich. Sind jetzt 5 Stunden sind die alt. Ja, lass mal ein bisschen sacken. Lass mal ein paar Wochen vergehen, ehe du da Aktivitäten anstrebst. Ja. Heftig, Rudi, heftig. Mich hat es eben dermaßen gerissen, wo ich das heute gehört habe. Das ist das Wahnsinnige, dass man eigentlich niemandem wirklich ins Herz schauen kann. Richtig, ja. Das hört man ja oft, dass Leute sagen, das hätte ich der Person nie zugetraut und dann passiert irgendetwas ganz, ganz Schlimmes. Das haben wir nicht mal die Schwiegereltern von ihm, die haben gesagt, sowas macht er nie. Und war auch noch kirchlich engagiert. Und, richtig, ja. Ja. Und sowas hätte keiner gedacht von ihm. Weil der war immer ruhig und ganz genauso und hat immer mehr auf seine Karriere geschaut und hat eigentlich auch wenn die Frau sehr zurückgesteckt hat, aber sie hat immer, er hat immer gesagt, Frau, was brauchst du? Kann ich dir irgendwie helfen oder sowas? Ja. Also, denk nach, lass es mal sacken und dann wirst du die für dich richtige Entscheidung schon treffen in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Das kommt jetzt auf einen Monat nicht an, das ist völlig wurscht. Ich lasse jetzt erstmal schon ein halbes Jahr. Ja, ja. Noch besser, genau. Nachdenken und dann, aber vielleicht hat er dann auch, ist er da ganz anders zum Sprechen auch. Wenn du mit dem irgendwie in Kontakt kommen solltest, ja, melde dich doch nochmal bei uns und erzähl uns, wie das war und was du erfahren hast. Ja? Kann ich gerne machen. Gut, Rudi, dann wünsche ich dir alles Gute. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao. Ciao. Und weiter geht's mit Markus, der ist 32. Guten Morgen, Markus. Morgen, Domian. Hallo, Markus. Um was geht's bei dir? Ich hatte eigentlich gestern zu dem Thema angerufen, gerade erst passiert oder so, ja, war das gestern, ne? Genau. Ja, und zwar, also mein Alter ist 32 Jahre und ich sag mal, ich wohne immer noch im Hotel Mama. Und ich habe vorgestern, ja, wir haben schon Freitag, also vorgestern habe ich ein bisschen zu laut wieder Musik gehört naja, dadurch sind wir uns dann irgendwie in die Haare gekommen. Und was hörst du denn, von Stil von Musik? Krach, Metal. Metal? Jo. Das ist ja gar nicht, wahrscheinlich nicht die Musik deiner Mutter. Nicht wirklich, ne. Die sind eher so auf Volksmusik und so ein Quatsch. Ja, sagst du. Die sagt Quatsch zu deiner Musik. Aber egal. Ja. Also du hast es ja laut gehört. Ja, also das mache ich öfters mal gern und ich muss dazu sagen, ich hatte da auch einen gezwitschert gehabt so, und gerade wenn ich dann einen im Kahn habe, sage ich mal, dann volle Kanne. Dann drehe ich noch mal ein bisschen mehr auf gerne und macht die Musik irgendwie noch mehr Spaß. So, wohnst, ne? Wohnst du im Kinderzimmer oder hast du eine eigene Wohnung im Haus? Ja, das ist quasi, könnte man, ja, das ist mein Zimmer, wo ich schon immer drin gewohnt habe. Dein Kinderzimmer. Ja. Ist das ein Haus oder eine Wohnung, in der ihr wohnt? Das ist ein Haus. Also ein eigenes Haus habt ihr? Ja, das Haus hat mal meine Großmutter gehört, also meine Uroma gehört. So. Und wer wohnt da noch? Dein Vater wohnt da, deine Mutter? Also das, ja, die Eltern quasi. Die Eltern. Für mich sind es meine Eltern, obwohl es eigentlich nicht meine leiblichen Eltern sind, aber ich bin halt von Geburt an schon bei denen, sag ich mal. Ne? Okay, und deswegen sind es auch deine Eltern. Dann sind quasi meine Eltern. Gibt es Geschwister noch? Ja. Ja, ja, eine Schwester und meine eigentliche Erzeugerin sehe ich irgendwie auch als Schwester an, irgendwie so habe ich mir das damals irgendwie zurechtgelegt. Habe ich nicht verstanden jetzt. Da gibt's noch eine Schwester in der Wohnung, in dem Haus, die da wohnt? Nee, in dem Haus bin nur ich mit den Eltern, ja. Ach so. So, ja, also jetzt groß, du hast Musik gehört und das war ein bisschen zu viel. Und du? Ja, und dann haben wir uns irgendwie in die Wolle gekriegt und da hat irgendwie das eine Wort das andere gegeben und dann haben wir uns irgendwie quasi schon gegenüber gestanden so und dann bin ich mehr oder weniger gegangen worden. Also da habe ich mir jetzt so 2 Wochen Zeit gegeben und bis dahin sollte ich dann irgendwie eine eigene Bude haben und deswegen dachte ich gestern, das passt zum Thema, weil es gerade erst passiert ist. Ne? Also ja, das sind für mich... deine Eltern haben dich rausgeschmissen? Sozusagen. Auf Deutsch. Haben Sie das zum ersten Mal gemacht? In der Form, ja. Ja, das heißt, du nimmst es ernst? Diesmal glaube ich schon, ja. Die haben dir ein Ultimatum gestellt, in 2 Wochen hast du was Eigenes. So habe ich das aufgefasst, ja. Und wo wohnst du jetzt gerade? Noch in dem Haus hier, ne? Achso, da haben sie dich nicht sofort rausgeschmissen, nach dem Motto, organisier das von außen, sondern ja, du darfst in 2 Wochen noch wohnen und... Ja, ja, und nun? Ja, und du hast halt das eine Wort das andere gegeben, so, und ich muss sagen, also das Haus hat mal meiner Oma gehört, also eigentlich meiner Uroma, und die jetzt meine Mutter ist, also ist eigentlich meine Oma. Also das ist eine ziemlich verzweckte Sache, aber ich meine, ich bin von Geburt an halt bei ihr und deswegen ist es für mich meine Mutter. Ist ja okay. Also so weit waren wir ja schon. Ja, und also das ist für mich halt irgendwie, ich musste mich bis jetzt um nichts kümmern irgendwie und ich habe irgendwie ein bisschen Schiss auf dich nach zu fallen, sag ich mal. Sag mal, lass mich mal so ein paar grundsätzliche Dinge abfragen. Du bist 32 Jahre alt. Ja. Hast du einen Job? Ja. Was machst du? Ich bin Lagerist. Lagerist. Gibst du deinen Eltern ein bisschen Kostgeld oder Miete ab? Ja, ja. Wie viel? So 250, damit sind die zufrieden. Ja. So, und jetzt muss der kleine Markus auf die eigenen Beine demnächst. Ja, das ja, genau. Ja. Das ist es. Ich will dir mal sagen, das finde ich gut. Ich finde gut, dass deine Eltern dich rausgeschmissen haben. Ja, wenn ich weil du nämlich mit 32 musst du das alleine schaffen, musst du auf eigenen Beinen stehen. Da kannst du nicht in deinem Kinderzimmer noch wohnen. Ja, und dann kannst du deinen Eltern auch nicht zumuten, da die Metal-Musik so laut zu hören. Das kannst du in deinen eigenen vier Wänden machen, aber nicht im Haus deiner Eltern. Die mögen das nicht. Schluss aus. Also wenn ich so drüber, also ich meine, die laute Musik, die habe ich schon immer gehört. So. Und ich sag mal, früher, als ich noch in der Schule war, und noch heftiger, da war so von mittags, wo ich zu Hause war, bis abends. Ich vermute mal, dieser Vorfall neulich, der hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ich vermute mal, dass deine Eltern irgendwie jetzt wirklich die Faxen dicke haben und die sagen, Mensch, jetzt muss der Kerl aber auf eigene Beine kommen. Also das ist so eine Sache, ich habe in der Vergangenheit oft einmal drauf angesprochen und was sie davon halten, ob ich denen nicht irgendwie lästig bin oder so, als Scherz. Und da hat es immer geheißen, also wäre alles okay, wäre alles schön und gut. So, und die fanden mir anscheinend auch noch toll, dass sie also durch mich irgendwie... Wie haben sie gesagt, bleiben sie irgendwie aktiver oder fitter oder solche Scherze. Ich meine, auf der einen Seite... Aber es ist natürlich, ich meine, was reden wir? Du bist 32, du bist ein Karl von 32. Du musst dein eigenes Leben managen können. Du musst dein eigenes... 90% aller Leute, die jetzt zuhören, werden mich wahrscheinlich auslachen für sowas. Ich meine, ich hätte den Schritt eigentlich schon vor 10 Jahren oder noch früher machen sollen. Ja, aber ich meine, man hat sich so daran gewöhnt, irgendwie man kommt mittags nach Hause, dann hat man das Essen irgendwie stehen. Die Mama putzt, die Mama wäscht. Ich musste noch nicht mein Leben irgendwie ein Stück Wäsche selber waschen und solches Herz. Und dein Zimmer macht deine Mama auch sauber? Nö. Das machst da du selbst. Da hat die nichts dran zu tun, sag ich mal. Aber, da werde ich ein bisschen empfindlich. Achso, aber deine Wäsche wäscht sie schon. Ja. So, das heißt demnächst selbst Socken waschen. Also ich meine, irgendwie ist man irgendwie eingeschränkt. Auf der einen Seite, ich meine, klar, lassen wir einen hier tun und machen, aber man kann so die ganze Zeit, sag ich mal, die Jugendzeit, so, wo man abends vielleicht mal Kumpels zu sich nach Hause einlädt oder sowas, ne? Das kann man hier vergessen irgendwie. Das nimmt einem schon ein ganzes Stück Freiheit irgendwie weg, so sag ich mal. Achso, das kannst du bei deinen Eltern nicht mit den Kumpels? Nicht wirklich. Ja, also das spricht dann ja auch dafür, dass du dir jetzt eine eigene Wohnung suchst. Ja, also eigentlich, ich habe mit meiner Schwester schon telefoniert und eigentlich hätte ich den Schritt schon vor 10 Jahren machen sollen oder so. Finde ich auch, aber nun ist es, jetzt ist es soweit und jetzt musst du das auch machen. Man hat sich da so dran gewöhnt irgendwie und ich meine, ich bin Single so und ich habe auch nicht großes Interesse irgendwie so, ich also die Woche über irgendwie bin ich froh, wenn ich irgendwie meine Ruhe habe. So. Also ja. Hör ich so ein bisschen Angst und Jammerei gerade daraus? Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, sag ich mal, davor, was das dann irgendwie so auf mich zukommt, ob ich das alles geregelt dann kriege, so weil... Wenn du das nicht geregelt kriegst, bist du ein Waschlappen. Ja. Das heißt, muss man oft ja, da, das heißt, du musst hier, hast du dich hier schon ein bisschen umgeschaut in der Zeitung oder im Internet? Ich habe heute mal hier Immobilienscout.de oder wie das heißt, habe ich mich mal umgeschaut und boah, ich krieg da die Krise. Je mehr Häuser man sich da anschaut oder Wohnungen, umso weniger weiß man am Ende. Ja. Aber jetzt geht es dir so, wie es Millionen anderen Menschen auch geht. Es ist immer mühsam, eine Wohnung zu suchen. Vor allen Dingen, wenn man auch nicht das Riesenbudget hat, wenn man eingegrenzt ist mit dem Geld. Ja. Und vielleicht auch in eine bestimmte Gegend auch noch ziehen möchte, dann ist das alles schwierig. Ja, da musst du es richtig angehen. Du musst die Wohnung suchen, du musst den Mietvertrag machen, du musst dir den Hausstand zusammen kaufen, du brauchst ein Bett, einen Stuhl, eine Waschmaschine, einen Kühlschrank und so weiter. Okay. So, was alles brauchst du. Ich hoffe sehr, dass deine Mama nicht weich wird und sagt, ach Junge, bleib dann doch hier. Ich hoffe, dass aber die jetzt knackt. Irgendwie habe ich aber die Befürchtung, dass es irgendwie vielleicht wieder darauf hinausläuft. Ja, da musst du, da musst du aber jetzt ein Kerl sein. Da musst du jetzt ein Kerl sein und sagen, okay, ich mache es jetzt. Ich möchte jetzt auf eigene Beine stehen. Ihr könnt mir ja ein bisschen, ihr könnt mir ein bisschen helfen dabei, aber ich will jetzt raus. Das ist kein Zustand. Du kannst nicht mit 32 in einem Kinderzimmer wohnen. Das ist ja grauenhaft. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, das stimmt. Aber wie machst du das denn, wenn du Mädels nach Hause mitnehmen willst? Wie geht denn das? Geht das? Also, wie gesagt, so die Woche über bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Und so mit Mädels, da ist bis jetzt ab und zu am Wochenende mal irgendwie was gelaufen. Und manche schafft es aber so, dass ich jetzt groß Interesse habe, so eine feste Freundin, die 24 Stunden am Tag jetzt um mich rum ist. Da habe ich gar kein Interesse, ehrlich gesagt. Hattest du noch keine Beziehung? Ja, so eine Wochenendbeziehung, ja. Also jetzt nicht, dass man sich 5 Tage die Woche irgendwie gesehen hat oder solche Scherze. Das ist immer meistens nur am Wochenende dann so gewesen, ne? Ja, ist auch komisch. Das ist eigentlich so die Zeit, wo man sich schon auf Beziehung einlässt und mal so alles so durchlebt, was man so machen möchte. Ja, ich mag irgendwie die Einsamkeit auch irgendwie ein bisschen. Also okay, dann sitzt alleine in deiner Wohnung, aber es sollte deine Wohnung sein. Ja. Mehr gibt es nicht zu sagen. Alles andere wäre rumeiern. Ja, du musst es einfach anpacken. Such dir was Nettes, aber wirklich was Nettes, wo du auch Spaß dran hast, wo du dich wohlfühlst. Vielleicht dann noch nicht so weit weg von deinen Eltern. Wenn du ein gutes Verhältnis zu den Eltern hast, dann kannst du sie oft besuchen. Aber das ist schon ein großer Unterschied, wenn man seine eigenen 4 Wände hat und besucht die Eltern oder ob man noch mit im Haushalt der Eltern wohnt. Das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. So, Markus. Toi, toi, toi. Ja, super. Ich danke dir. Da musst du jetzt ran. Da musst du durch. Ja, ich werde mein Bestes tun. Ich hoffe sehr. Viel Glück. Und vielleicht gibt es irgendwann ein Thema, was dann irgendwie wieder passt, wo ich dann vielleicht meinen weiteren Werdegang nochmal erzählen kann. Genau, sehr gerne. Also, hau rein und alles Gute wünsche ich dir. Ja, super. Ich danke dir. Tschüss, Markus. Ciao. Ciao. Elisabeth, 47. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ich finde es immer so doof, wenn Sie dich Domian nennen, weil das ist dein Nachname. Nein, das ist völlig in Ordnung, weil ich das auch ganz gerne mag. Aber wenn du ja gut, dann sage ich Domian. Nein. Sag, wie du möchtest. Elisabeth, ja, um was geht's denn? Ich habe momentan Riesenprobleme, unter anderem mit Alkoholkonsum. Also ich trinke halt Alkohol und fahre auch mal Auto damit. Wie bitte? Du fährst Auto mit Alkohol? Ja. Wie viel trinkst du? Ja, in letzter Zeit mehr. Da habe ich so 4 bis 6 Bier am Abend. Und danach fährst du noch Auto? Ja, ja. Bist du bescheuert? Nee, was machst du da? Wohin fährst du denn da noch? Nach Hause. Und wo trinkst du das Bier? In der Kneipe oder wo? Ja. Sind so 5, 6 Kilometer weg. Wie lange geht das schon? So? Es geht schon einige Zeit. Also es hat sich jetzt momentan gesteigert, weil ich extrem Probleme habe. Was heißt denn einige Zeit? Das ist schwer zu sagen. Naja, also, ein Monat oder ein Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre? Nee, das mit dem Kneipentrinken, das ist erst seit ein paar Wochen wieder. Also ich habe zwar vorher auch schon mal, also ich trinke zu Hause so gut wie gar keinen Alkohol, ich habe auch nichts daheim. Also eine Kneipentrinkerin. Ja, genau. Mhm. Also es ist bei mir so, ich bin am 1.4. umgezogen und habe dem Vermieter erzählt, dass ich halt in einer großen Firma wäre, dass ich im Ausland gewesen wäre und ich habe ihm also nicht gesagt, dass ich Hartz IV bin. Mhm. Ich hatte im ersten Monat schon Mietschulden, da waren 200 Euro zu wenig dann, die ich bezahlt hatte. Mhm. Dann habe ich aber den April ausgeglichen, Anfang Mai, habe die 200 Euro bezahlt, habe die Mai-Miete bezahlt. Aber ich bin ja schon wieder mit der Juni-Miete im Hintertreffen und hat halt rausgefunden, dass ich ihn angelogen habe. Mhm. Und es macht da Himmel und Hölle weit und droht mir auch. Also er weiß, dass ich aus der letzten Wohnung mit einer Räumungsklage raus bin, aus der vorletzten auch. Allerdings aus beiden Wohnungen bin ich ohne Mietschulden ausgezogen. Ich habe mir dann von der... Du lebst alleine? Ja, ich lebe alleine. Mhm. Also ich habe vor 7 Jahren die letzte Beziehung gehabt. Das war so eine mehr oder minder flüchtige Beziehung in der Kur. Und davor, also sind es fast 9 Jahre her, dass ich eine feste Beziehung hatte. Wie viel Schulden insgesamt hast du? Ungefähr 80. 80.000? 80.000? Mhm. 80.000 Euro? Wie ist das? Ja, oder 100.000 Euro. Wie ist das denn zustande gekommen? Ja, ich bin die letzten 15, 16 Jahre verschuldet. Und das war dann immer mehr. Nach jedem Umzug war es mehr. Durch was verschuldest du dich denn so sehr? Ja, ich kaufe mir halt einen Fernseher für 3.500. Ich kaufe mir teure Lampen, teure Kleider. Ich habe also in 5 Tagen habe ich mir für 12.000 Euro Kleider gekauft. Das ist allerdings erst 4 Jahre her. Also bist du kaufsüchtig? Ja, ja, ja. Ich habe auch versucht, in Hannover gibt es eine Kaufsuchtgruppe. Ja. Aber die Gründerin, die lehnt mich irgendwie ab. Ich habe auch schon ein paar Mal versucht, da anzudocken. Ich wäre nach Hannover gefahren. Ich war ja schon in Köln. Jetzt ist es aber so, ich habe eine Bewährungsstrafe und ich habe halt dann aufgrund des Geldmangels manchmal die Tankrechnung zahlen können und dann hatte ich da bei der Tankstelle Schulden und hatte Angst, ich kriege Tankbetrugsanzeigen und das war mir alles zu heiß und ich habe gesagt, jetzt, ich habe Angst. Ja, wollen wir mal nicht so viel. Du bist vorbestraft. Warum bist du vorbestraft? Wegen verschiedener Delikte, Betrug, Diebstahl. Ich habe auch einmal vor 13 Jahren hatte ich mal ein halbes Jahr einen Führerschein wegen 0,8 Promille weg. Ich habe Tankbetrug gemacht. Weggefahren. Elisabeth, da ist aber nur alles schief, was schief sein kann bei dir. Ja. Wenn du dafür so viel Geld Sachen einkaufst, woher hast du das Geld denn? Wie bezahlst du das denn? Bei den Geschäften? Also bei dem Geschäft, in dem ich für 13.000 Euro gekauft habe, das war also Ware zur Auswahl. Das heißt, man unterschreibt dann halt, dass man das und das mitgenommen hat. Mhm. Und wenn man es nach, was weiß ich, 2 Tagen nicht zurückbringt, kriegt man dann die Rechnung geschickt. Mhm. Und die hast du dann bekommen? Ja, ja. Und hast es nie bezahlt? Nee. Und ich habe bei dieser Firma auch noch andere Kleiderschulden, vielleicht auch von 10.000 Euro. Diese 80 oder 100.000 Euro Schulden sind so verteilt auf verschiedene Firmen oder auch Banken? Es ist nur eine Bank. Aber die haben... Eine Bank und also Firmen oder was? Eine Bank, eine Privatperson und dann halt verschiedene Firmen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich 80 Gläubige habe, also so in dem Dreh. Und ich habe das auch alles im Überblick in meinem Ordner drin. Ich habe mir es auch überlegt, ob ich eine Liste machen soll. Ich traue mich zwar nicht ganz so ran, aber ich... Also... Bei mir ist doch das Problem, ich habe keinen Internetzugang. Ich bin momentan auch die letzten Monate total isoliert. Ich habe neulich in der Stadt, da habe ich jemanden gefragt. Ich war da in einem Vodafone-Geschäft drin und habe da was erledigt. Da war halt ein wildfremder Mann und ich habe den gefragt, ob er mit mir Kaffee trinken geht und war halt total verzweifelt, weil er da keine Zeit hatte. Es ist total bekloppt, was dann abläuft. Also, und dir steht das Wasser bis zum Hals, kann man sagen. Ja. Dir steht das, weil du hast 100.000 Euro Schulden. Ja. Du fliegst vielleicht aus der Wohnung raus. Könnte passieren. Ich zähle das gerade nur mal so auf, du hast ein Alkoholproblem. Und vor allen Dingen hast du ein ganz großes Problem, dass du durch den Alkoholkonsum andere Menschen und dich gefährdest, wenn du Auto fährst danach. Dass du überhaupt dein Auto finanzieren kannst, wundert mich. Wie machst du das? Die ganze Zeit hat es ein Bekannter von mir gefahren, beziehungsweise er hat es gekauft. Ich bin es dann seit Februar gefahren. Ich kannte den ja, aber da war keine Beziehung in dem Sinne, dass ich jetzt da was eingegangen wäre, weil er halt auch sehr unsauber war. Und Seit wann lebst du denn so bizarr, sage ich jetzt mal? Seit wann? Bizarr, also mit den Schulden, dass das alles drunter und drüber geht, so wie du es mir gerade beschrieben hast. Seit wann? Seit wie vielen Jahren? Das sind bestimmt schon 10 Jahre. Und vorher hast du ein eigentlich normales Leben geführt? Also ich muss mal so sagen, mein Leben war so gestaltet, ich habe zwar sehr viele Stellenwechsel gehabt, aber ich habe, also zu D-Mark-Zeiten habe ich noch sehr gut verdient, da hatte ich um die 4.000 netto. Was hast du denn beruflich gemacht? Ich habe als Sekretärin gearbeitet. Ja. Und ich habe auch verschiedene Nebenjobs schon gehabt. Ich habe auch während der Arbeitslosigkeit, ich bin jetzt 9 Jahre arbeitslos, bin ich auch putzen gegangen. Da habe ich 10 Putzstellen die Woche gehabt. Ich habe super verdient. Ich war eigentlich immer fleißig. Und jetzt gehe ich seit 5 Jahren betteln. Mhm. Und kriege dann halt manchmal mehr, manchmal weniger Geld zusammen. Und ich bin aber auch auffällig geworden durch das Betteln, weil das halt auch unter falschen Voraussetzungen ich das Geld dann halt erbettelt habe. Unter falschen Voraussetzungen, das heißt? Ja, ich habe halt einen Grund vorgeschoben. Was denn? Was hast du denn gesagt? Ich bräuchte Benzingeld und hätte keine EC-Karte und so weiter dabei. Mensch, Elisabeth, dein Selbstwertgefühl muss doch völlig im Keller sein, oder? Ja, ich gehe mit mir nicht gut um. Ich merke das langsam. Du gehst nicht gut mit dir um. Und wie fühlst du dich zurzeit? Beschissen. Das glaube ich. Das ist ja alles schief, was schief sein kann. Naja, ich habe manchmal das Gefühl, es geschieht mir recht, wenn ich ins Gefängnis komme. Das sage ich ganz klar. Ich würde dich zunächst mal bitten, ob wir beide einen Pakt abschließen können, dass du ab jetzt nicht mehr alkoholisiert Auto fährst. Ja, ich hatte auch schon mit einem anderen Auto einen Unfall. Können wir einen Pakt schließen, dass du ab sofort nicht mehr alkoholisiert Auto fährst? Ja, machen wir. Können wir das wirklich, kannst du mir das versprechen? Gibst du mir dein Ehrenwort? Ja. Verdammt nochmal, Elisabeth. Das will ich nicht so zögerlich hören. Weißt du, wenn du dein eigenes Leben ruinierst, ist das schon schlimm genug, aber es ist dein Ding. Stell dir mal vor, du fährst ein Kind tot oder es muss ja kein Kind sein, auch einen anderen oder einen Erwachsenen, ist ja egal. Willst du die Gewissensschuld auf dich laden? Bitte? Willst du diese Schuld auf dich laden? Nee. Ja, das macht dir mal klar, in welchem Risiko du jedes Mal bist, wenn du das machst. Jedes Mal. Meine Bekannte hat auch schon zu mir gesagt, denken Sie doch dran, die brauchen einen Führerschein, das haben sie gar nichts mehr. Im Prinzip müsstest du den Führerschein abgeben, solange dein Leben nicht geregelt ist. Dein Leben muss grundlegend geregelt werden. Du musst zu einer Schuldnerberatung, du musst zu einem Psychologen, in eine Therapie. Da muss alles neu aufgerollt werden. Also ich habe mich jetzt mal angemeldet, und zwar gibt es in Friedrichsdorf bei Frankfurt gibt es die Salus-Klinik. Die Salus-Klinik habe ich auch schon besucht. Also ich wollte ich habe jetzt Kontakt zu jemand aufgenommen. Also die Salus-Klinik ist eine Suchtklinik, Alkohol, Tabletten und auch Kaufsucht und so weiter. Aber auch, die haben auch eine psychosomatische Abteilung. Ja, das klingt ja schon mal gut. Und ich habe jetzt Kontakt zu einem Psychologen aufgenommen. Da habe ich nächste Woche einen Termin, ein Gespräch. Und die bieten für Alkoholkranke 3-mal die Woche an. Therapie, einmal Einzeltherapie und 2-mal Gruppe. Okay, also du hast was angeleiert. Du hast da was angeleiert, ja, du rufst mich an. Das zeigt mir ja, dass da schon ein Wille ist, dass du was verändern möchtest. Ja, das kriege ich immer gesagt. Ja, ich meine, es ist so, ich habe manchmal meinen Hänger. Ich habe halt auch Blackouts. Moment. Ich habe auch heute Morgen. Ja. Das heißt, das kriege ich immer gesagt. Das bedeutet, du machst das immer wieder, aber dann lässt es auch wieder sein. Ja. Also du schwingst große Worte, was du vorhast, aber dann tust du es nicht. Ja. Dann geh vor die Hunde, Elisabeth. Bitte? Dann geh vor die Hunde. Ja, was soll ich dir anderes sagen? Du bist eine kluge Frau, das merke ich. Du weißt, wie du dir selbst helfen könntest. Du bist ziemlich am Ende. Und wenn du es dann nicht tust, um dein eigenes Leben zu ordnen und zu retten und um es dir schöner zu machen im Leben, dann bist du selbst schuld, dann gehst du unter. Und ziehst unter Umständen noch andere Menschen mit rein. Eigentlich müsstest du deinen Führerschein so lange bei der Polizei abgeben, bis du gesund bist, seelisch gesund bist. Und dann holst du ihn dir wieder ab. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst, die dir hoffentlich auch nochmal ein bisschen Dampf macht, dass du, ich kann diese Klinik nicht beurteilen, aber dass du auf jeden Fall etwas unternimmst, und ich glaube, dass es richtig ist, das auch im klinischen Umfeld zu machen. Das heißt, dass du dauerhaft für einige Wochen oder Monate in eine Klinik gehst und nicht ambulant das machst. Es ist doch dein Leben, Mensch. Verschwende doch dein Leben nicht so. Ja. Du bist erst 47 Jahre alt. Ja. Du kannst auch so tolle Sachen machen, wenn du dein Leben wieder in den Griff kriegst. Die Schuldensituation muss bereinigt werden, die muss geordnet werden, und das andere muss eben auch in den Griff bekommen werden. Gib dich doch nicht auf, und du hast dich bisher aufgegeben. Ja. Es gibt doch sicher auch für dich Träume oder Dinge, die du schön findest, die du entspannt nochmal genießen möchtest. Denke dir doch solche Dinge, für die es sich dann lohnt, auch erstmal jetzt diesen harten Weg der Therapie zu gehen. Mhm. Und stell dir vor, wenn, wie es dann für dich ist, wenn du es geschafft hast, was für ein schönes Gefühl das dann ist. Ja, es ist schrecklich, so zu leben. Ja, finde ich auch. Mhm. So, Elisabeth, jetzt legst du bitte auf. Ja. Und dann wirst du von Elke, meiner Psychologin, im Hintergrund, die hier im Hintergrund arbeitet, angerufen und ihr könnt alles weitere im Detail besprechen. Okay, super. Vielen Dank, Domian. Alles, alles Gute und viel, viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 1.36 Uhr haben wir jetzt und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Thilo und Thilo ist 40. Guten Morgen, Thilo. Guten Morgen, hallo Domian. Hallo Thilo. Weswegen rufst du mich an? Ich gerate immer an Frauen, die keine sinnliche Begierde haben. Oh. Keine Libido auf Latein. Da wollte ich mich gerne beraten lassen. Vielleicht weißt du eine Lösung. Erzähl es mal ein bisschen. Du gerätst immer an Frauen, die keinen Bock auf Sex haben? Ja, ganz genau. Ja, richtig. Immer? Ja. Und wenn die mich noch so toll finden, ich hatte mal eine Frau, die hat mich 100 Mal im Monat angerufen auf dem Handy. Eine mordsmäßige Telefonrechnung. Und immer komme ich an Frauen, die dann keinen Bock haben. Und wenn es denn zum Sex kommt, dann sind ganz erhebliche Kosten angefallen. Und Kosten? Für wie, ja, wie Kosten? Kosten? Ja, für Essen, Trinken, Fahrtkosten. Ach so. Dann sagen die Frauen, hast du eine Handykarte und ich brauche neue Schuhe und kannst du mir die spendieren? Ach so, und dann sind die Kosten angefallen, aber dennoch klappt es nicht im Bett. Ja, genau. Ich halte mich immer an den Spruch von Woody Allen. Ja. Der teuerste Sex ist der, den wir umsonst bekommen. Ja, muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken, ne? Was will uns der Spruch sagen? Du bist 40 Jahre alt. Ja. Und du willst mir doch nicht erzählen, dass du noch nie in deinem Leben eine Frau hattest, die keine Leidenschaft hat? Ja, so ist es. Ich hatte mal eine Frau, 2003, die hatte ein paar Monate Leidenschaft und dann ist sie schnell schwanger geworden und als Mutter war das ein ganz anderer Mensch. Und die Leidenschaft ist auch, als das Kind, sagen wir mal, schon sprechen konnte, nie wieder eingetreten. Das heißt, du hast ein Kind? Ich habe mehrere Kinder. Du hast mehrere Kinder sogar? Ja. Mhm. Wie viele Beziehungen hattest du denn schon so? Also etwas längere Beziehungen in deinem Leben? Vier. Vier. Und wie lange warst du jeweils mit den Frauen zusammen? Einmal 3 Jahre, einmal 5 Jahre, einmal 2,5 Jahre. Und auch da war das dann nur in der Anfangsphase mit der Leidenschaft gegeben? Ja, genau. Ja. Wie viele Kinder hast du? Vier. Vier. Ja. Ich überlege so gerade, wenn du dann Frauen jetzt kennenlernst, wie lernst du die eigentlich kennen? Über Zeitungsanzeigen. Ja. Oder über den Sport. Mal so, mal so. Über den Sport? Oder über das Internet oder da, wo ich gearbeitet habe. Ja, über Sport. Was machst du für einen Sport? Ein bisschen joggen. Ach so. Anfahren. Oder irgendwo in der Kneipe mal eine Frau kennengelernt. Ja klar, das ist so der normale Weg. Ja, so ganz normal, wie ein anderer Mann das auch. Ja, Moment mal, aber nehmen wir mal den Fall. Du lernst in der Kneipe eine tolle Frau kennen. Ja. So. Und bist du ein Freund von der schnellen, von so One-Night-Stands? Bin ich vor 10 Jahren gewesen. Da das nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte, habe ich da schnell die Finger davon gelassen. Okay, nehmen wir es trotzdem mal an. Du lernst eine nette Frau kennen. Ja. Und ihr geht dann nach Hause zu euch, zu dir, zu ihr. Ja. Ja, und dann, was passiert dann? Die Frau gibt mir tolle Tipps, wie man noch die Wohnung verbessern kann von der Einrichtung her. Oder beglotzt meine DVD-Sammlung, meine CDs. Ja, und wenn du dann ein bisschen näher an sie ranrückst und kuscheln willst, was sagen die Frauen dann? Dann lassen die mich ins Leere laufen. Das habe ich schon immer wieder gehabt. Das hast du immer schon wieder gehabt? Ja. Ich gucke übrigens jede Nacht deine Sendung. Ja. Ich habe auch schon mal von dir nachts geträumt, dass ich deine Privatadresse herausgefunden hätte und dass ich dich besucht hätte und so weiter. Ja. Ich gerate immer an solche Frauen. Da erzählen die Frauen im Fernsehen nichts Neues. Frauen, die erzählen, ich habe die und die Krankheit. Oder mein Bruder ist krank, meine Oma ist krank. Und auch von Schulden und irgendwelchen Süchten. Jedes Mal erzählen die Frauen mir jetzt sowas. Und ich kommt mir natürlich die Idee, Thilo, dass Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass das immer, ja, das stimmt schon, dass es ja immer so ist. Ja, das kann dann ja auch nicht nur an den Frauen liegen, sondern vielleicht auch an dir. Woran könnte es da liegen? Das weiß ich nicht. Was du für eine Ausstrahlung hast und wie du so in intimen Situationen oder in dem Vorfeld von intimen Situationen dich verhältst, dass die einfach keinen Bock auf dich haben. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Aber wenn ich so eine schlechte Ausstrahlung hätte, würden die Frauen doch erst gar nicht sich auf eine dreijährige Beziehung einlassen oder von Heirat reden oder überhaupt mit nach der Kneipe mit zu mir nach Hause gehen. Eher ja nicht, nein. Ja. Aber, weißt du, wenn ich käme auf jeden Fall an deinen, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich erstmal wirklich ins Grübeln kommen. Denn das, was du sagst, sagen so keine anderen Männer. Also ist das nicht ein Phänomen der Frauen, das du beschreibst, der Frauen an sich, sondern das muss irgendwie auch mit dir zusammenhängen. Und da würde ich an deiner Stelle mal sehr scharf in den Spiegel gucken und mich beobachten, was ist da mit mir los, wie verhalte ich mich, ja, wie gebe ich mich, was sage ich. Irgendwas stimmt da nicht, dass die Frauen dann auf Abstand gehen zu dir. Die anderen Männer erzählen auch gerne viel Seemannskram, damit die bei anderen Männern in einem besseren Licht sind. Ja, sicher, Thilo, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt, wie du es gerade geschildert hast, dass alle Frauen so sind, wie du es gerade geschildert hast. Quatsch. Denn auch nicht alle, aber dass es vier Frauen waren, mit denen ich die Beziehung geführt habe, das ist ja schon schlimm genug. Ja. Findest du dich denn rundherum so toll und in Ordnung in dem, wie du dich verhältst und wie du aussiehst auch? Ja, doch, ja, ja. Alles gut. Ja, also so einigermaßen so, ja, so. Es kann kein Fehler bei dir sein, meinst du? Ja, so ist es, ja. Warum fragst du denn einfach die Frauen nicht, warum sie nicht mit dir ins Bett wollen? Weil ich auch Angst habe vor der Antwort. Aha. Genau. Aber dann kämen wir der Sache ja schon ein bisschen näher. Ich habe Angst, dass die Frauen sagen, mein Kopf tut weh, mein Bauch tut weh, es ist schon so spät. Und ja gut, das ist ja der vorgeschobene Grund. Ja. Du musst sie fragen, was los ist. Du musst sagen, vielleicht haben die Frauen ja tatsächlich Kopfschmerzen. Ja, kann mal vorkommen, aber nicht immer. Ja, und auch, dass Frauen nicht mit Geld wirtschaften können, scheint auch sehr weit verbreitet zu sein. Können Männer auch nicht. Auch mit Alkoholismus haben auch die Frauen die Männer schon sehr gut eingeholt. Das muss ich auch sagen. Das kann hat sein. Ich gerade durch den anderen Anruf auch beschrieben. Kann sein, ja. Die Beziehungen, die länger gedauert haben, wer hat sich denn da jeweils getrennt? Die Frauen von dir? Es war jedes Mal im gegenseitigen Einvernehmen. Mhm. Und am Anfang dieser Beziehung war das schon innig und... Ganz am Anfang, ja. Ja. Ja. Was ist denn mit den Kindern? Kümmerst du dich um deine Kinder? Wenig, ja. Ich kümmere mich ein wenig drum. Ja, ich sehe die manchmal, ja. Warum nur wenig? Alle 14 Tage, das ist so Umgangsrecht, ja. Liebst du deine Kinder? Ja, über alles. Die Kinder liebe ich über alles, ja. Ja, ja, natürlich. Also alle vier Kinder siehst du regelmäßig? 30 regelmäßig. Drei, das vierte nicht? Ja, genau. Aber es sind vier, ne? Es sind vier, ja. Warum siehst du das vierte nicht? Es hat da Schwierigkeiten gegeben mit der Mutter. Mhm. Welche Schwierigkeiten waren das? Stichworte, kannst du ein paar Stichworte sagen. Sie wollte keinen Umgang. Mhm. Sie hatte die Nase davon voll und wenn da regelmäßig alle 14 Tage ein Mann an der Tür klingelt und der Umgang haben will mit dem Kind. Es hatte auch Streit übers Geld gegeben. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin seit 10 Jahren nicht mehr in Arbeit. Was hast du vorher gemacht? Als Handwerker. Mit meiner Händenarbeit habe ich Geld verdient. Mit deiner Händearbeit? Ja, genau. Also nicht, ich bin kein Akademiker gewesen. Ja, nur so keine Schande, das nicht zu sein. Ja, das stimmt. Ja, das finde ich auch. Ja. Und ja, nicht wieder Abitur haben und so weiter, ja. Thilo, du machst mich ein bisschen ratlos. Also, wenn du, ich kann das nur normal so sagen, wenn du immer wieder auf das gleiche Problem bei Frauen stößt, ja, dann frag sie, was los ist. Und wenn die mir dann ausweichen? Was, wenn die dir ausbrechen? Wenn die Frauen mir ausweichen? Ich glaube, irgendwann wirst du schon auf eine treffen, die dir nicht ausweicht. Dann sagst du, du bist hart im Nehmen, du möchtest einfach die Wahrheit wissen. Das ist interessant für dich, wenn dir mal endlich eine Frau dann vielleicht auch die Wahrheit sagt. Ja, aber sagen wir mal, ich setze in die Zeitung, ich suche eine Frau mit sinnlicher Begierde oder setze das ins Internet und ich bekomme keine Resonanz. Dann habe ich auch keine Frau, die ich fragen kann. Ja, das ist klar. Sicher, das ist logisch. Das von mir ja wieder bestätigt. Das ist logisch, das ist logisch. Gut, du musst natürlich baggern, bis du eine gefunden hast. Was haben denn deine Beziehungsfrauen, mit denen du länger zusammen warst, was haben die dir denn so vorgeworfen am Ende der Beziehung? Nichts weiter. Man hat sich eher auseinandergelebt. Mensch, ich glaube, du redest aber auch gar nicht richtig. Wenn ich mehrere Beziehungen hatte, langjährige, und man trennt sich, dann kann man immer sagen, woran es gehakt hat, was der andere an einem kritisiert hat. Das weißt du alles gar nicht. Ich glaube, du sprichst einfach nicht und du fragst auch nicht. Kann das ich sein? Ich habe dann Angst, dass die Frauen mich dann anschreien, ja. Ja, das musst du aushalten. Ja. Also, ich kann ja nicht mehr sagen, als dass du deinen Mund aufmachen sollst und dass du fragen musst. Nur dann kannst du eventuell diesem Geheimnis auf die Schliche kommen, warum die Frauen sich immer wieder abwenden von dir. Ja, aber wenn man sagt, dass man mehrere Kinder hat, das schreckt natürlich auch ab, ja. Ja, das schreckt auch ab. Aber ich glaube, daran liegt es nicht alleine. Mehr kann ich dir nicht sagen, Thilo. Tut mir leid. Glauben. Ja, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir trotzdem. Ja, danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Was denkt ihr zu Thilo? Ich weiß es nicht. Hier ist Mario. Mario ist 34. Guten Morgen, Mario. Hallo, Somian. Grüß dich. Hallo, Mario. Was ist dein Thema? Tja, mein Thema. Was ist mein Thema? Also mein Thema ist, ich bin seit 3 Jahren alleinerziehend von einem behinderten Kind. Mhm. Was für eine Bindung hat dein Kind, Mario? Mein Sohn hat das Asperger-Syndrom. Das ist eine Form von Autismus. Ja. Und ich habe vor 3 Jahren wegen ihm aufgehört zu arbeiten. Wie alt ist der Sohn jetzt? Mein Sohn ist jetzt 9. 9. Also Autismus heißt, der Junge ist ganz in sich eingeschlossen, schwer erreichbar? Ja, bei ihm geht's. Wir haben eine dreijährige Therapie hinter uns mit ihm. Mhm. Das er geht mittlerweile auch auf eine normale Schule. Mhm. Aber es ist halt so seine Ticks, die er hat. Ne? Was sind das für Ticks? Beschreib sie mal. Was sind das für Ticks? Also wenn irgendwas nicht klappt oder so, dann dreht er so dermaßen am Rad, dass er mich auch schlägt. Mhm. Oder sitzt dann 2, 3, 4, 5 Stunden in seinem Zimmer, macht einen und denselben Ton. Also einen Ton mit der Stimme, den einen und selben genau, Ton. Genau, wippt von vorne nach hinten. Also da verkriecht er sich dann so in sich selber. Was macht man denn dann als Vater? Zum Beispiel, wenn der Sohn dich schlägt, wie reagierst du dann? Ja, wie reagiere ich? Also ich schlage ihn nicht. Ich habe meine Kinder, ich habe noch eine Tochter, die wohnt bei ihrer Mutter. Also ich habe weder meine Tochter noch meinen Sohn jemals geschlagen. Aber ich kann in dem Moment nichts tun. Ich versuche ihn halt ruhiger zu machen. Mhm. Ne? Aber es gelingt mir manchmal gelingt es mir nicht. Also durch gut zureden und freundlich sein. Richtig, richtig. Und wenn er da im Zimmer sitzt und nur einen Ton von sich gibt über einen längeren Zeitraum, gehst du dann in das Zimmer rein und versuchst auch mit ihm zu reden? Ich versuche es, aber wenn ich merke, dass ich nicht an ihn rankomme, dann lasse ich es sein. Hm. So dann gehe ich da noch nicht dran. Ja. Ist eine schwere Aufgabe, glaube ich, die du da hast. Genau. Hm. Dadurch, dass ich diese schwere Aufgabe habe, habe ich halt auch wieder angefangen, Drogen zu nehmen. Hm. Welche? Heroin nehme ich halt ab und zu. Ach du Scheiße. Du nimmst Heroin? Ja. Spritzt du? Ja. Also ich mach's nicht, wenn er jetzt dabei ist oder wenn am Tag gar nicht. Meistens mache ich es, wenn er samstags bei seiner Mutter ist. Mhm. Wenn es mir richtig arg schlecht geht, mache ich es auch mal abends in der Woche, wenn er im Bett liegt. Mhm. Weil du dich dann einfach ein bisschen wegkicken willst aus dieser ganzen Problemwelt. Genau, weil dadurch, dass ich halt für ihn 24 Stunden da sein muss, habe ich halt auch wenig Möglichkeit, wieder eine Partnerin zu suchen. Du gehst natürlich höchstes Risiko ein, wenn das Jugendamt mitbekommt, nehmen sie den Jungen weg. Das weiß ich ja. Also ich nehme es ja nicht regelmäßig. Ich habe 5, 6 Wochen Pause manchmal dazwischen. Trotzdem. Bewahrst du das Zeug zu Hause auf? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Wenn, hole ich es mir dann, wenn ich es brauche. Mhm. Du hast noch keine, du hast gerade sagen, du hast lange keine Partnerin gehabt? Doch, ich hatte bis vor einem halben Jahr eine Partnerin, die war aber 10 Jahre jünger wie ich. Mhm. Und das hat halt nicht geklappt, deswegen habe ich mich vor einem halben Jahr von ihr getrennt. Auch aufgrund der Situation mit dem Jungen? Auch, ja. Weil das natürlich auch. Sie kam dann nicht wirklich mit klar, mhm. weil er sie auch nicht wirklich akzeptiert hat. Mhm. Weil bei Jonas ist das halt so, wenn er die ersten 30 Sekunden entscheiden, ob er jemanden mag oder nicht. Mhm. Das ist schon immer so gewesen. Kann man sagen, dass du dass es schon Zeiten gibt, wo du dich auch überfordert fühlst? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Du sagst, du bist alleinerziehend. Bleibt da noch Zeit für einen Beruf oder für Arbeit? Ich würde gerne wieder arbeiten gehen. Also ich habe ja vor 3 Jahren aufgehört zu arbeiten wegen ihm. Mhm. Weil er bei der Scheidung damals gesagt hat, er will, oder wo ich ausgezogen bin, hat er ganz klar gesagt, er will bei mir bleiben. Mhm. Er hat auch der Richterin damals gesagt, dass er seine Mama liebt, aber er möchte nicht bei ihr wohnen. Mhm. Und da es mein Kind ist, habe ich gesagt, ne, okay, gut, dann das bleibt heißt, er halt bei mir. Du müsstest eigentlich als Gegengewicht eine Arbeit haben. Ja, nein, weiß ich gar nicht mehr. Ja, vielleicht eine Arbeit, auf jeden Fall eine Gegenwelt haben. Um dich auch etwas abzufedern von all den Schwierigkeiten. Die Gegenwelt Richtig. Kann natürlich nicht in einer Scheinwelt der Drogen stattfinden, sondern im realen Leben muss das stattfinden. Ja, genau. Es müsste das zu finden. Ja, das zu finden ist halt schwer mit, sag ich jetzt mal, mit so einem Kind. Mhm. Hast du manchmal Aggressionen auf dein Kind? Nein, überhaupt nicht. Ich liebe beide Kinder abgöttisch. Mhm. Also ich würde für meine Kinder sterben. Mhm. Aber, da musst du dich, Mensch Mario, da musst du dich auch für dein Kind am Riemen reißen und darfst keine Drogen nehmen. Ja, das ist leichter gesagt. Ja, ich weiß, aber das möchte ich jetzt ganz eindringlich zu dir sagen. Du bewegst dich ja auf sehr dünnem Eis da. Das weiß ich, dass ich auf sehr dünnem Eis bewege. Was wäre, wenn sie dir den Jungen wegnehmen? Wohin käme er dann? Zu seiner Mutter. Würde er das wollen? Wahrscheinlich nicht, aber... ein Drama ja. wahrscheinlich für den Jungen. Natürlich ein Drama. Ja. Aber ich glaube, wenn man mir ihn wegnehmen würde, dann weiß ich nicht, vielleicht würde ich dann auch Schluss machen. Ne? Hört sich jetzt mal krass an. Wie Schluss machen? Ja, dann würde ich mir vielleicht aufs Leben nehmen, weil Jonas ist mein Ein und Alles. Ja, aber das wäre dann auch sehr feige, dann würdest du dich ja dem Jungen ganz entziehen. Dann würdest du, das wäre ja noch schlimmer. Aber ja, ich weiß. Lass uns gar nicht so schlimm denken, sondern im Moment hast du ja noch alles in der Hand, dass du dich abbremst. Ja, es ist halt leichter gesagt. Ja, ist bei mir, ich habe wenig Freunde auch. Mhm. Also ich habe Freunde, wo ich weiß, das sind Freunde. Mhm. Aber die sind halt auch nicht immer da, wenn man sie braucht. Ne? Ist auch verständlich. Also hast du denn ein Hobby? Ein Hobby? Mhm. Ein Hobby, ja. Ich mache Musik am Computer. Also auch ziemlich einsam ist das. Ja, und ich tätowiere halt, ne? Mhm. Aber kommst du dann auch nicht so unter Leute dadurch? Nein, mhm. überhaupt nicht. Das ist, also mein Leben ist, seitdem ich mit Jonas alleine wohne, abgekapselt, groß von der Außenwelt, sag ich jetzt. Und das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Das meinte ja, ich, das meinte ich mit Gegengewicht. Du musst auch für dich Punkte in deinem Leben suchen, die mit Jonas gar nicht so viel zu tun haben. Das tut dir gut und letztendlich dann auch wieder deinem Kind gut. Ja, nur wie soll ich das machen, wenn ich das Kind immer bei mir habe? Mhm. Ja. Ich habe einen Tag, sage ich mal, in der Woche, wo ich für mich alleine bin. Mhm. Das ist halt der Samstag. Mhm. Dann gehe ich halt auch raus. Ne? Ja, aber dann gibst du dir die Kante mit dem Zeug. Nicht immer. Also das ist jetzt nicht so. Also wenn es kommt mal vor, aber nicht immer. Also ich gehe halt auch mal Wochenende weg, ohne irgendwelche Drogen zu nehmen. Mhm. Das ist jetzt nicht so. Wenn ich merke, dass es mir selber gut geht, muss ich auch keine Drogen nehmen. Das heißt, in der Woche könntest du abends, du kannst in der Woche eigentlich nichts unternehmen, gar nichts. Nee. Weil du dich immer um den Jungen kümmern musst. Ja. Mhm. Vormittags halt, ne, wenn er in der Schule ist. Mhm. Mhm. Aber was will man vormittags machen? Mhm. Sage ich jetzt mal. Also ich gehe ab und zu mal joggen. aber... Ist sicherlich für dich auch gut, aber wiederum ist es auch wieder alleine. Also es wäre sicher schöner, wenn du in einem Fußballclub wärst, wo du mit anderen Jungs zusammenkämst. Das wäre sicher eine bessere Sache. Ja, siehst du, das geht halt mal wieder nicht. Das geht, ich habe es probiert. Ich habe hier mal bei den alten Herren gespielt, bei uns hier im Kreis. Mhm. Musste ich halt auch aufgeben, weil... wenn Training war, konnte nicht immer die Mutter ihn nehmen. Das heißt, sag ich mal, von 5-mal Training konnte ich vielleicht einmal hingehen. Mhm. Und das bringt halt auch nichts. Hast du Internet? Ich habe Internet, ja. Ich meine, das ist. Aber ich habe Foren gesucht, alles, aber das bringt mir auch nichts irgendwie. Das ist mir auch wieder. Ich bin auch nicht so ein Internetmensch. Mhm. Also ich verabscheue das Internet eigentlich. Mhm. Naja, ich wollte es auch nur irgendwie, ich finde, man darf das nur nutzen und die Vorteile rausziehen, dass man über das Internet irgendwie in Kontakt kommt mit anderen Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wo man sich auch mal ein bisschen austauschen kann und so. Das kann schon was Gutes haben. Es ist so, habe ich auch gehabt, wo ich die Therapie im Autistenzentrum mit Jonas hatte. Mhm. Aber... ja. Gibt es denn da nicht zum Beispiel andere Eltern, mit denen du auch dich vielleicht austauschen könntest oder sogar anfragen könntest? Habe ich ausgetauscht, aber das sind halt auch wieder Leute gewesen, die nicht so auf meiner Welle waren. Irgendwie, weil ich bin halt nicht so ein, sage ich jetzt mal, Kommerzmensch. Mhm. Schon von meinem Aussehen her. Ne? Mhm. Also ich verstehe. Vom Kopf bis Fuß tätowiert und das ist halt... Also ich verstehe und ich nehme auch dein Gefühl sehr ernst, Mario, und ahne auch, dass du da so richtig in so einer Sackgasse gelandet bist. Genau. Aber was nicht passiert... Ich stehe am Abgrund. Ja, genau das finde ich auch. Was nicht passieren darf, dass du weiter in diese Drogenwelt reingezogen wirst. Muss dazu sagen, in die Drogenwelt reinziehen habe ich mich noch nie lassen. Also ich habe damals über 10 Jahre Drogen genommen. Trotzdem, ich würde mir... Diese Techno-Zeit, aber habe immer mein Leben sonst geregelt gehabt. Ich bin in der Woche normal arbeiten gegangen, ich habe normal gegessen und alles. Dennoch wäre mir wohler, wenn da ein Riegel vorgeschoben würde und du auf einem anderen Weg dich entspannen könntest und schöne Sachen erleben könntest. Das ist wirklich schwierig, das sehe ich auch. Also erstmal nicht so einfach. Nein, aber ich muss trotz allem muss ich auch noch sagen, Respekt für deine Leistung auch. Da kannst du auch sehr stolz drauf sein. Du kümmerst dich um deinen kranken Jungen. Du begleitest den. Du hast das mit dem Kind. Ja, das finde ich. Ja, manch einer macht das aber nicht. Das muss man ja auch positiv erstmal sehen. Respekt, Respekt, Respekt. Das machst du. Dass du da zwischendurch mal da in der Ecke sitzt und denkst, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, kann auch jeder verstehen. Also muss man irgendwie überlegen, wo man da das aufbrechen kann, wie man das aufbrechen kann. Hast du überlegt, vielleicht für eine gewisse Zeit mal in eine Psychotherapie zu gehen? Dass du ich gehe zum Psychiater durch meine Schlafstörungen, die ich halt habe. Ne? Aber das ist keine Gesprächstherapie, die du mit dem Psychiater machst. Nein, da habe ich auch schon versucht, so eine Psychotherapie oder wie das heißt, aber das hat mir auch nichts gegeben irgendwie. Ich fände einfach gut, wenn du zunächst mal einen regelmäßigen Ansprechpartner hättest, so wie wir beide uns jetzt unterhalten haben, dass es regelmäßig ist, jede Woche, und dass ihr eine Stunde Zeit habt. Weil da hat man wirklich die Möglichkeit, dann ganz genau zu überlegen, wie man das Leben besser organisieren kann und ob es nicht irgendeine Lösung gibt. Das, was du jetzt im Moment machst, das ist Isolation. Und das führt zum Abgrund, wie du es gerade gesagt hast. Richtig. Mario, meine Sendung ist gleich rum. Ja. Ich möchte, dass wir uns gleich nochmal weiter unterhalten. Das heißt, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Von meiner Seite aus nochmal Respekt für deine Leistung. Aber, ich danke dir. Aber es muss ein Riegel vorgeschoben werden vor die Drogen und du musst dir ein Gegengewicht aufbauen zu der großen Verantwortung, die du trägst. Mhm. Das ist so das Theoretische, was ich jetzt noch schnell am Schluss sagen möchte. Alles klar. Alles Gute von Herzen, Mario. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, ich danke dir. Ciao. Gerne, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger. Morgen ist Freitag und da sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Tschüss.